Amerika. Die verzehren gerade ihre Rente in einem gemütlichen Haus. Und wenn es wirklich mal eng wird, Israel liefert nicht aus. Wieder eine Erfolgsmeldung aus den USA. Einen 90-Jährigen verhaftet, der mit 19 Fachmann war. Ich frag euch, wo sind die Mörder von Hermersdorf? Die sadistischen Schlechter von Prag? Wo sind die Folterknechte aus der Lubjanka? Die blutigen Henker der Tscheka? Die verzehren gerade ihre Rente in einem gemütlichen Haus. Und wenn es wirklich mal eng wird, Israel liefert nicht aus. Die verzehren gerade ihre Rente in einem gemütlichen Haus.